und herzlich willkommen zu unserem Podcast Sächsisches Meer. Heute die zweite Folge mit dem Buchstaben B. Aber erstmal Gruß an die Schweiz. Hallo Deutschland. Quasi B wie Begrüßung. Stimmt. Ich habe mich gerade so ein bisschen wie so ein Fernsehreporter geführt, der irgendwie... Genau. Und nun zu... Die Außenschalte. Und ich, genau. Ich sitze gerade hier und habe so... den Finger im Ohr und hör dich kaum und antwortet dir mit einem Delay von 5 Minuten. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ah, die Verbindung ist auch gerade nicht so gut. Ah, zurück ins Studio. Genau. Gott, wenn du da stehst und dann sagt jemand, ja, und jetzt schalten wir zu dir raus und dann hörst du den einfach irgendwie nicht oder ja. Antwortest halt super verzögert und beide reden gleichzeitig im Studio und genau, draußen. Genau, genau. Gott, oh Gott. Peinlich. Schrecklich. Oh Gott. Ja, passend zur Folge B heute, ja. Nehme ich heute aus dem Bett auf. Also ich bin ins Schlafzimmer heute, weil ich dachte, B wie Bett, ne? Ja, du bringst dich in Stimmung. Mal gucken, was da heute noch so kommt. Aber ich kann schon mal sagen, ist auf jeden Fall auch eine bequeme Aufnahmevariante hier. Das glaube ich dir sofort. Muss ich dann vielleicht auch mal ausprobieren. Ja, dann bei der zweiten Runde B, ne? Genau, vorher darf ich nicht. Oh, wie cool wäre das denn, wenn wir uns immer was überlegen würden? Ich habe gerade überlegt, jetzt bei C. Kaffee? Könnte ein bisschen laut werden. Stimmt. Ja, also bei S wie Sofa bin ich dann wieder dabei. Das stimmt, ja. Das passt. L wie Liegestuhl und H wie Hängematte. Jetzt geht's aber los hier. Ich leg los, ich liefere hier ab. Das wäre mal eine Idee. Ja. Ich frage mich, ob die Zuschauer einen Unterschied hören. Ich weiß es nicht. Also ich fühle mich hier schon ein bisschen bequemer und wohler im Bett, ne? Also vielleicht ist es nicht ganz so versteift. Wie letztes Mal, meinst du? Also wir haben doch eigentlich nur gute Rückmeldungen. Also vielleicht habe ich auch nur mir die guten Sachen gemerkt. Aber da war schon viel Gutes dabei, würde ich sagen. Ja, und vor allem war viel Feedback und so ausführliches Feedback. Das war total toll. Also die Leute haben sich so Mühe gegeben, uns auch konstruktive Kritik zu geben. Und das hat mich echt gefreut. Also uns beide. Ja. Ja, das war cool. Und natürlich werden wir die Kritik jetzt auch nicht ignorieren. Nein, ne? Wir geben uns Mühe. Wir wollen ja an uns arbeiten. Soll ich noch zu meinem technischen Können kommen? Ich nenne es mal Twitter-Fail. Twitter-Problem, hat das überhaupt einer von unseren 5 Followern mitbekommen? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die Seite ist auch noch aufrufbar. Naja, ich gestern Abend fand ich es eine wahnsinnig tolle Idee. So, also Twitter hat halt gesagt, das Profil vom Sächsischen Meer ist irgendwie zu, keine Ahnung, 30% ausgefüllt, aber es fehlen noch ein paar Infos. Und dann dachte ich so, ja, das ist doch cool, mache ich das jetzt? Hab mich hingesetzt. Und dann stand halt, ja, Geburtsdatum eingeben. Und ja, Sächsisches Meer, wann hat das Geburtstag? Das war ja letzten Donnerstag am 21. Februar, als die Folge A hochgeladen wurde, dachte ich mir. Jahr 2019 eingegeben, auf Speichern geklickt und dann kam die Meldung, ja, Account ist gesperrt. Wir sind nicht über 13 Jahre alt. Oh. Ja, und dann habe ich Maren gebeichtet, was ich gemacht habe. Ach, ist alles halb so wild, das kriegen wir schon irgendwie hin. Falls jemand weiß, wie man das macht, ohne dass man seine ganze Identität dort hochladen muss, wendet euch gerne an uns. Glaubst du, das ist schon häufiger passiert? Also machen sich viele unter 13 einen Twitter-Account? Unter 13? Ja, doch, eigentlich schon, ne, wahrscheinlich. Ja. Ich überlege gerade so, weil viele machen ja irgendwie für ihren Hund oder irgendwas einen Instagram-Account. Genau. Ob man sowas auch bei Twitter machen kann. Das wäre dann sehr einfältig so. Also die Tweets werden dann wuff, wuff. Oder auch für so ein Säugling oder so. Es gibt doch diesen Twitter-Account vom, wie heißt es? Der Michel. Wo ist der? In Hamburg. Oder? Ach so, ja. Ja, und der tweetet dann doch auch immer Dong, Dong, Dong. Ach echt? Dong, Dong, Dong, ja. Das muss ich mir mal angucken. Nee, dem folge ich gar nicht. Ja, aber musst du unbedingt. Das klingt interessant und sehr abwechslungsreich. Definitiv. Fast so interessant wie unser heutiger Buchstabe. Das B. Ich habe da mal einige Informationen zum B herausgesucht. Manche sind vielleicht bekannt, andere etwas weniger. Also der B ist ein Konsonant, das wussten wahrscheinlich die meisten. Er ist der 16. häufigste Buchstaben in deutschen Texten. Also nicht wirklich vorne an der Spitze. Ich glaube, das A war ja auf Platz 6 oder so, ne? Genau. Mal schauen, ob wir uns mit dem C noch steigern oder weiter hinabsinken. Oh, was glaubst du? Was ist dein Tipp? Ich glaube, wir steigern uns wieder. Also häufiger. Ich habe auch gerade gedacht, gerade auch so wegen Wörtern mit SCH genau. oder CH. Genau. Ne? Kommt wahrscheinlich das C häufiger vor. Ja, ja, ich glaube auch. Also, wobei, ich würde jetzt eigentlich gerne dagegen wetten, damit wir eine bestehende Wette haben. Aber eigentlich glaube ich das Gleiche wie du. So funktioniert das nicht. Vielleicht finden wir noch eine andere Wette heute Abend. Ja, genau. Der B ist natürlich auch der Anfangsbuchstabe von Buchstaben. Also, ne? Das Wort ist prädestiniert also. Dann habe ich noch einen Typofakt, also für alle, die die Typografie mögen. Zwar hat der B natürlich diesen Bogen, diese 3 quasi, ist ja eine Bogenform. Und dann dort in der Mitte, wo sich die 2 Bögen aneinander schmiegen, das nennt man die Taille. Also der B hat eine Taille. Ah. Das fand ich noch so interessant. Ja, ist ja auch ein relativ kurviger Buchstabe, ne? Genau. Wenn man jetzt so drüber nachdenkt, Taille passt. Voluminöser, genau. Und als letztes habe ich dann noch für alle Fingeralphabeten unter euch oder die, die es noch gerne werden möchten. Der B zeigt man durch eine offene Hand, an der der Daumen eingeklappt ist. Also quasi die 4 Finger zeigen nach oben und der Daumen ist auf der Handfläche drauf. Das ist der B. Ah. Das? Ach krass, okay. Genau. Ich sitze hier gerade so und mache das. Ja, ich auch. So, das sieht nicht aus wie ein B. Ja. Aber gut. Das ist. Was genau. haben Sie sich dabei gedacht? Ja, das weiß ich auch nicht. Und ich dachte gerade, du meinst diese Zeichensprache. Hattest du das auch früher in der Schule? So, wenn man, also jetzt nicht richtig Gebärdensprache, sondern so das Alphabet so zeigen und da war das B einfach so beide Fäuste aufeinander. Nee, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich, ja, so dieses Zeigen von Buchstaben sagt mir auch was. Ja, ja genau. Ja. Und so haben wir dann manchmal kommuniziert irgendwie stimmt, in der Schule. Stimmt. Ja. Wie seltsam das auch aussieht. Aber Gebärdensprache ist schon echt heftig. Also das lernen zu müssen, wobei, wenn man es muss, ist es halt, ja, dann ist es klar. Aber das zu lernen ist schon tough. Also es ist wirklich einfach eine andere, grundlegend andere Sprache. Ja, guck mal, das B allein. Warum heißt das B? Ja. Diese 4 Finger ja. mit dem Daumen auf der Hand. Ja. Das ist schon echt verrückt. Aber ja, wir wissen jetzt schon mal, wie das B aussieht. Genau. Wir kommen der Sache näher. Der nächste Podcast ist dann Gebärdensprache. Ja, das wird besonders interessant für unsere Zuhörer. Machen wir es dann mit Videoübertragung oder lassen wir es sein? Ja, aber nur für uns. Mhm. Die Leute dürfen es nicht sehen. Es muss natürlich ja immer noch ein Podcast nicht. Bleiben. Ja, ne? Sicher. Also, das waren doch schon wieder interessante Fakten zum B. Ich würde auch sagen. Können wir eigentlich schon loslegen mit der ersten Kategorie, oder? Machen wir. Deine Tarotkarten liegen bereit? Meine Tarotkarten liegen bereit, ja. Meine Schüssel mit den Zettelchen liegt auch vor mir. Ich raschel mal ein bisschen damit. Hier sehr gut. Ich bin gespannt, was ich jetzt herausziehe. Mhm. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, irgendwie. Ich auch. Wobei, ob das B schlimmer ist als das A, was das angeht, weiß ich gar nicht. Also ich freue mich aufs C. Oh ja, das C. Okay, ich habe einen Zettel. Mhm. Name. Name. Da kommen gerade zu viele. Na guck, Luxusproblem. Ja, Wahnsinn. Also ich kann sie nicht entscheiden. Ich nehme den bekannten Doppelnamen Benjamin Blümchen. Doch nicht Bibi Blocksberg? Ah, Mist. Ich wollte sie dir übrig lassen. Bist du eher so Benjamin Blümchen-Fan als Bibi Blocksberg? Also ich mag beide, aber ich glaube so im Schnitt oder unterm Strich habe ich eigentlich mehr Bibi Blocksberg gehört. Glaube ich schon. Ja. Du auch? Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Es sind beide süß und ich glaube, das ist auch was ich meinen Kindern vorspielen würde. Ich finde sie toll. Ja, ich auch auf jeden Fall. Ja, so Bibi Blocksberg ist halt irgendwie, da fallen mir spontan direkt Folgen ein, wenn ich das irgendwie höre. Und bei Benjamin Blümchen muss ich ein bisschen nachdenken, bis mir da irgendeine Folge einfällt. Aber es gab ja sogar welche, wo die beide mitgespielt haben, ne? Das war verrückt. Ja, ja. Ich erinnere mich an irgendeine Folge von Benjamin Blümchen, wo Bibi plötzlich aufgetaucht ist. Das war mir dann aber zu viel. Das habe ich nicht zusammengebracht. Nee, das ist dann irgendwie Überforderung. Aber wahrscheinlich wurden beide vom selben Illustrator gemalt, oder? Die Zeichnungen sind eigentlich gleich. Ja, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich habe mich letztens noch mit jemandem über Bibi Blocksberg unterhalten, dass das nämlich auch ein neues Intro hat. Ah ja? Also wie viele solche Kindersachen, also Kinderserien, Kinderhörspiele, was weiß ich, das kann man doch nicht machen. Nee, das bei stimmt. Bei diesen Sachen. Bei den drei Fragezeichen gab es, glaube ich, auch ein oder zwei verschiedene Intros, oder? Das ganz erste habe ich nie gehört, oder es war mir nicht geläufig. Und ich glaube, so das mittlere war so meins. Und ich glaube, da gibt es auch ein neues. Ja, es ist wirklich bei vielen Sachen so. Welcher Name fällt dir denn ein mit B? Es gibt eigentlich super viele Namen mit B, ne? Aber kein Druck, Maren, kein Druck. Es muss ja auch eigentlich nicht so berühmt sein wie Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg. Nee. Es kann ja auch ein ganz normaler Name sein einfach. Schließ die Augen und lass den ersten Namen kommen und sprich ihn aus. Okay, ich mache es wirklich. Meine Augen sind zu. Mhm. B wie Bettina. Okay. Dazu kann ich nicht viel sagen. Ich kenne niemanden, der so heißt. Ich kenne nur Bettina Wulff. Ah, okay. Ah, nee. Ja, nee. Kennst du noch das Lied von Fettes Brot? Bettina packt deine Brüste. Piep. Ein oder aus? Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Warte, Bettina, pack deine Brüste. Ich weiß nicht, wie es geht. Geht's ein oder aus? Keine Ahnung. Ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Ich weiß es nicht. Ein. Aber du weißt, welches Lied ich meine. Ja, ja, ja. Es sagt mir was. Ja. Aber ich könnte es jetzt auch nicht sagen, wie der Text geht. Ich glaube, es ist ein. Warte, Bettina, pack dir das. Weil dann singen sie, Bettina, zieh dir bitte etwas an. Ja, dann macht es Sinn. Deshalb würde es Sinn ergeben, wenn es, ist ein bisschen unangenehm, weil eigentlich bin ich schon ein bisschen Fan von Fettes Brot. Oh, dann hoffen wir mal, sie hören unseren Podcast erst ab der nächsten Folge. Ich hoffe so sehr, dass sie bei den letzten 50 Hörern nicht dabei waren. Und falls doch, lasst es euch nicht anmerken. Ja, es tut mir sehr leid. Ich werde an die nächsten 20 Konzerte kommen und auswendig lernen. Gehe ich tatsächlich sogar wirklich dieses Jahr. Also bis dahin werde ich das noch lernen. Gut. Oh Gott, das war bestimmt nur die Aufregung. Natürlich. Das war nur die Aufregung, weil mir kein Name eingefallen ist. Wir brauchen doch endlich den Alkohol. Dann würden wir hier beide schon lallen. Und oh Gott, vor uns ja. Hinsingen. Ja, von der Uhrzeit würde es jetzt heute auch mal besser passen, ne, als stimmt. Letztes Mal. Ja, aber es ist Montag. Und dann am Montag trinken. Könnte man trinken, weil man den Montag überstanden hat. Stimmt, das wäre auch eine gute Option oder Ausrede. Ja. Das nächste Mal. Genau. Was mir noch durch den Kopf gegangen ist, Name mit B wäre natürlich auch euer Bobbele, Boris Becker. Sogar auch Doppel-B, ne? Wie Benjamin Blümchen. Genau. Ja, jetzt, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, gibt es auch echt viel. Viel mehr B, als man so denkt. Ich meine, auch die ganze Familie von Bibi Blocksberg heißt ja was mit B. Also. Der verschollene Boris. Oh ja, oh Gott. Das ist mir als Kind nicht aufgefallen. Ist dir das aufgefallen, dass der verschollen ist irgendwann? Nee, überhaupt nicht. Ich habe wirklich diese Folge letztens noch gehört. Ja. Wo die dann einfach sagen, Boris hat Asthma und ist zu seinen Großeltern gezogen. Und du denkst dir so, was, wie herzlos ist das denn? Die können den doch nicht einfach zu den Großeltern schicken. Stimmt. Oh, der Arme. Und die Mutter hieß Barbara und der Vater, Bernhard. Bernhard, ja. Genau. So eine richtig klassische B-Familie. Stimmt. Ich glaube, das würde ich nicht machen, wenn ich jetzt meinen Vornamen und meinen Nachnamen mit dem gleichen Buchstaben anfangen würde. Ich meine, dann bräuchte ich erstmal einen Mann, der auch mit M anfängt, ne? Und dann würde ich Kinder bekommen, die auch mit M nennen. Stimmt. Finde ich schon ein bisschen sehr verrückt. Ja. Also so toll ist dann der Buchstabe auch nicht, ne? Wir werden es noch sehen. Hören. Das stimmt. Es werden besondere Ausgaben, die M- und S-Folge. Genau, auf jeden Fall. Soll ich mal einen Blick in meine Karten werfen? Ja, bitte. Gut. Bitte, bitte. Okay, gut. Auf die Karte habe ich mich gefreut. Todesursache. Hatten wir nicht letztes Mal noch irgendwas gesagt, wir wollen das noch erweitern oder irgendwie umwandeln in Mord? Stimmt. Erinnerst du dich noch? Ja, ja, da war was. Aber was wollten wir da nochmal machen? Wie bringt man am besten um oder so? Ich weiß es nicht mehr. Sagen wir Todesursache selbst verschuldet oder zugeführt? Mit B. Ein Bungee-Sprung, der ja. verkehrt gegangen ist. Oh Gott, ey. Hast du das schon mal gemacht? Nee, das würde ich auch nie in meinem Leben machen. Ich habe Höhenangst. Das geht gar nicht. Ah, okay. Das geht gar nicht. Und dann diesem kleinen, dünnen Seil vertrauen, dass es dein Leben rettet? Naja. Ich habe es auch noch nicht gemacht, aber wenn die Vorstellung, boah, kriege ich direkt so ein bisschen feuchte Hände, ne? Mhm. Die Vorstellung einfach, wie man dann auf so einer Brücke oder so steht. Der Horror. Also dann lieber irgendwie so ein Fallschirmsprung oder so. Nee, auch. Glaube ich. Nee. Also wenn ich mir was aussuchen müsste. Ich sehe den Sinn in Springen nicht, sagen wir es mal so. Naja, halt einfach so ein Kick, ne? Mir reicht schon, wenn ich irgendwie ab dem 3 Meter springen muss. Das ist mir Kick genug. Aber das war bei mir, also früher hatte ich da kein Problem mit. Okay. Mittlerweile, also so mit Höhe an sich. Ja. Früher fand ich das gar nicht schlimm. Und mittlerweile wird es mir schon manchmal so ein bisschen schwummrig, wenn ich irgendwie auf einer sehr hohen Brücke stehe oder, keine Ahnung, aha. irgendwo, wo es weit runter geht. Ja. Denke ich mir schon so, oh. Oder ich war auch letztens auf dem Kölner Dom, da dachte ich mir auch, okay, ich kann wieder runter. Muss mich jetzt nicht lange hier aufhalten. Obwohl da ja nichts passiert, also da passiert ja nichts. Ne? Ich meine, bei so einem Bungee-Sprung oder Fallschirm, ja. da konnte halt mal eher was passieren. Ja, aber Höhenangst ist ja auch so irrational. Also im Flugzeug habe ich zum Beispiel keine Angst. Und das ist ja dann wirklich hoch. Aber es ist was anderes, weil ich bin in einer geschlossenen Kabine drin irgendwie. Vielleicht tauscht sich die Angst dann aus. Dann ist nicht mehr Höhenangst, sondern Flugangst. Und dann ja. hast du schon wieder neue. Genau. Genau. Mein Horror oder prägendes Erlebnis war halt, als ich als Kind im Schwimmunterricht war und dann dort auf dem 3-Meter-Brett stand und nicht springen wollte. Und dann kam der, wie sagt man, Bademeister und hat mich halt hochgehoben und runtergeschmissen. Und das war, ja, das war nicht toll. Bist du dir sicher, dass das der Bademeister war? Ja, wer und sonst? Irgendein seltsamer Mann. Keine Ahnung. Nee, es war wirklich der Bademeister. Oh, wie gemein und herzlos ist der denn? Ja. Wenn da jemand steht und Angst hat. Nee, es ist Horror. Wirklich. Und seitdem nicht mehr. Ja, okay, das kann ich verstehen. Das ist wirklich dann gerade als Kind ein sehr prägendes Ereignis. Ja, definitiv. Oh Gott. Ja. Bademeister, ey. Fieser Typ. Ja, voll. Das wäre dann Todesursache Bademeister. Ja. Tod durch Bademeister. Aber ich würde tatsächlich Tod durch Badewanne nehmen. Ich finde, das ist so vielfältig. Ist vielfältig, ne? Kannst einen Föhn reinwerfen. Genau, den Föhn. Oder, ja, das ist halt der Klassiker. Aber vorhin kamen mir so mehrere Sachen in den Sinn. Oder was natürlich auch schön ist, wenn du dann am Baden bist und jemand ersticht dich und dann färbt sich das Wasser so rot. Weißt du? So. Das ist ein schöner Special-Effekt. Genau. Von dem man dann nicht mehr so viel mitbekommt, aber ja, ist schön. Oh, aber wenn man dann zu lange im Badewasser liegt, wird man zu einer Wasserleiche. Das ist dann nicht mehr so schön für die, die einen finden. Nee, das glaube ich auch. Trotz des roten Wassers. Vielleicht haben sie einen kleinen Moment, denken sie sich, oh, guck mal, das Wasser sieht schön aus. Und dann, ne? Ein Rosenbad und dann, ach nee, doch nur Blut. Ja, doch nur Blut und wie kriegen wir jetzt die Leiche hier raus? Genau. Oh Gott, oh Gott. Ja. Gott, oh Gott. Ja, ich habe zum Glück keine Badewanne, also mir kann es nicht passieren. Und in der Dusche ist das alles nur halb so cool. Stimmt. Ja, dann lassen wir es bei dir. Ich habe eine Badewanne. Oh Gott. Jetzt mache ich mir Sorgen, wenn du baden gehst. Genau, ich melde mich dann immer. Ja, bitte. Aber nicht das Handy ins Wasser schmeißen? Wobei, da passiert, glaube ich, nichts, ne? Nee. Geht einfach nur das Handy kaputt. Die sind ja mittlerweile auch so wasserdicht. Das stimmt. Und immer schön den Föhn fernhalten? Habe ich zum Glück keinen, von daher... Du hast keinen Föhn? Nee. Meine Haare werden nur von der Luft geküsst. Krass. Ja. Nee, ich weiß nicht. Das ist wirklich so ein Gegenstand, den ich nicht brauche. Das ist ja verrückt. Ich glaube, du bist der erste Mensch, von dem ich höre, dass er keinen Föhn hat. Ja. Nee, das macht die Haare so kaputt irgendwie. Also. Ja, das stimmt ja auch. Aber dann kannst du ja nie, also jetzt so im Winter, ja. kannst du dir ja eigentlich nicht morgens die Haare waschen, oder? Weil da musst du ja warten, bis die trocken sind. Also heute Morgen hatte ich die Haare um 7:15 gewaschen und um 7:30 bin ich auf dem Haus. mit nassen Haaren. Aber in der Viertelstunde kann das doch nicht trocknen. Nee, die waren halt noch nass. Kind, du erkältest dich. Oh Gott. Nee, das macht mir gar nichts aus irgendwie. Und dann ist es im Bus, hat es diese warme Busluft und dann trocknen die dort. Das ist okay. Das ist ja verrückt. Ja. Aber ja, okay, das kommt natürlich auch immer noch so ein bisschen auf die Haare an und auf die Haarlänge und... Genau. Und ich merke halt, dass meine Löckchen irgendwie auch besser fallen, wenn sie nicht durch den Föhn so... Ja, das stimmt vermutlich. Aber du hast dickere Haare als ich. Ich glaube, deine... Ja, meine brauchen ewig, bis die trocknen. Also ich habe mich gestern Nacht, als ich nach Hause kam, musste ich noch meine Haare waschen, aufgrund der Karnevalsveranstaltung, wo ich Glitzer in den Haaren hatte. Und damit wollte ich nicht ins Bett. Und ja, dann bin ich halt mit nassen Haaren ins Bett und die waren heute Morgen immer noch nass. Also kann natürlich daran Krass. Liegen, dass ich einfach drauf lag. Ja, aber trotzdem. Und dann habe ich die heute Morgen halt nochmal geföhnt. Krass. Ja. Kein Föhn. Du bist ja verrückt. Ich bin ganz verrückt. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr auch keinen Föhn habt. Lasst uns eine Selbsthilfegruppe gründen. Also im Sommer finde ich das auch. Im Sommer finde ich das richtig cool, einfach die Haare trocknen zu lassen. Ja. Aber im Winter würde ich halt einfach, ja, müsste ich super früh aufstehen. Ja. Oder halt, ja, ich meine, man kann ja auch eine Mütze anziehen oder so, ne? Aber ja, nee, dann sind sie platt. Eben, dann sieht es halt scheiße aus. Also, da muss man sich entscheiden, ne? Ich glaube, wir haben gerade ein schönes Thema für alle männlichen Zuhörer, die können richtig. Na, aber da hatte bestimmt auch mal der ein oder andere lange Haare. Das stimmt. Der kann bestimmt mitreden. Alle Rocker da draußen. Genau. Es geht raus an euch. Ja, wieder was dazugelernt. Ja, genau. Vielleicht muss ich auch mal Föhn-Detox machen. Ja, jetzt kommt ja die warme Jahreszeit. Jetzt kann ich das gut machen. So, was machen wir? Wir schaffen nicht noch eine Kategorie, oder? Oder eine ganz schnelle? Ja, komm, wir machen eine Speed-Runde. Berufe. Berufe. Beruf mit B. Beruf mit B. Beruf mit B. Oh Gott, unter Druck. Du hast eben schon einen gesagt. Hab ich? Ja. Bademeister. Ja. Ja. Aber. Echt, mir fallen gerade voll viele ein. Wirklich? Aber das okay. War jetzt genauso wie mit dem Namen eben. Also du darfst gerne. Also mir würde einfallen. Busfahrer. Stimmt. Ja. Briefträger. Ja. Brief oder Beef? Stimmt, beides. Aber ich glaube, Beefträger ist noch nicht so anerkannt und ich glaube da... Und es gibt nur einen, der es ausübt. Genau. Einen offiziell. Gibt es sowas wie Bambuspfleger? Das kommt mir so in den Sinn. Bambus. Irgendwas mit Bambus. Das ist dann eher Botaniker einfach, oder? Stimmt. Und da wären wir auch schon wieder beim B. Wir sind so gut. Der Buchstaben und wir sind einfach so eins. Okay, es waren jetzt auch gerade wieder dankbare Kategorien, die wir hier gezogen haben. Ja, ziemlich. Die Leute denken wahrscheinlich, wir haben nur so voll die Standardsachen. Genau. Aber... Ja gut, die Todesursache war ja schon nicht schlecht. Stimmt. Auch vor allem kommen dann bestimmt die schwierigen Kategorien bei den schwierigen Buchstaben. Und dann sitzen wir hier und haben nichts zu sagen. Ja, ja. Y oh wird Gott. Toll. Ich denke, Y ist auch erst so in einem halben Jahr. Deshalb mache ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber. Bis dahin sind wir Profis. Bis dahin lachen wir darüber, was wir hier gesagt haben. Genau. Ja, das war es auch eigentlich schon wieder, ne? Mit unserem kleinen sächsischen Meer heute. Ja, die kleine B-Folge. Noch so ein Abschlusssatz mit B. Bingo! Das war kein Satz, aber... Das kam mir gerade so in den Kopf. Bingo, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Dann ist so ein schönes Wiedersehen mit den... Oh, ich wollte was Cooles sagen mit C, aber... Oh, ich habe schon cool gesagt. Also, dann mit den coolen und charismatischen Damen, Kids. Das schreibt man nicht mit C. Oh Mann, das C ist schon scheiße. Ja. Wir hätten es nach dem Bingo belassen sollen, dann das wäre ein schönes Ende gewesen. Also komm, wir schneiden es nochmal rein. Bingo! Bingo! Das war's. Stopp jetzt. Aus. Tschüss. Ciao.